Stuben und Keller. Eine alte Frau stieß zu uns zu, hat ihren Köter mitgebracht. Er sah schon so verdächtig aus und bestätigte den Verdacht. In der Stadt und da hat's wieder angefangen. Ich wollte eine neue Hose kaufen, ging die hohe Straße lang. Da kamen fünf Typen auf mich zu und einer von ihnen hob sein Bein. Es war das Training vom Do-It-Yourself-Kickbox-Verein. Er hob das Bein, das Bein, das Bein. Er hob das Bein, das Bein, das Bein. Er meint, guck dich und hob das Bein. Er trat hier meine Fresse ein. Letztens sah ich im Fernsehen die Gewichthebermeisterschaft und die ganzen Männer da zeigten der Welt ihre Kraft. Die Stämmen Körperteile, das hab ich noch nicht gekannt. Einer hob das dicke Bein von einem Elefant. Er hob das Bein, das Bein, das Bein. Er hob das Bein, das Bein, das Bein. Das war's.